Am 22. Dezember richteten die Mitglieder der Gedenkdelegation der Japan-Koreaner, die anlässlich des 5. Todestages von Generalissimus Kim Jong-il das sozialistische Heimatland besuchten, an Marschall Kim Jong-un einen Brief. Im Brief wurde hervorgehoben, sie hätten an mehreren Feierlichkeiten, einschließlich der zentralen Gedenkveranstaltung, in Anwesenheit von Marschall Kim Jong-un teilgenommen. Dabei hätten sie es erneut aus tiefster Seele empfunden, dass sie wirklich einen hervorragenden Staatsführer und Vater hätten. In den vergangenen 5 Jahren hätten sie begriffen, dass die Koreaner, die die große Ehre und das große Glück haben, Kim Jong-un, der in den Hinsichten auf Ideologie, Führung und Tugend genau wie Kim Jong-il sei, als den obersten Führer der koreanischen Revolution hoch zu verehren, von Generation zu Generation hervorragende Staatsführer, Sonne und Heerführer haben. Zum Schluss wünschten sie dem Marschall Kim Jong-un Schicksal und Zukunft des Vaterlandes und der Nation und gütigen Vater der Mitarbeiter des Generalverbandes der Japan-Koreaner und der in Japan lebenden Koreaner Wohlergehen und beste Gesundheit.